Höhenmittel und natürliche Heilkräuter wurden oft in einem Atem genannt. Und es ist kein Wunder, dass gerade die heilkundigen, weisen Frauen oft genug in den Geruch der Hexerei gerieten, weil sie über Kenntnisse verfügten, die den anderen unerreichbar erschienen. So findet sich unter den Rezepten auch eines alten, berühmten Arztes wahrhafte Entdeckung aller Krankheiten aus des Menschen Urin. Weisheit, die noch heute Bestandteil der Medizin ist.